Ein deutsches Märchen. Der Kieselsteinschütze. Einige Szenen des nachfolgenden Videos sind möglicherweise nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Es war einmal im herrlichen Land Laos, dem Land der Millionen Elefanten. Dort lebte ein kleiner Junge namens Mensay. Er hatte keine Eltern und er war auf einem Bein gelähmt. Aber Mensay war ein sehr glückliches Kind, das von den Dorfbewohnern gut betreut wurde. Hallo Mensay, ich habe dir frisches Gemüse aus meinem Garten mitgebracht. Oh, Lea! Gemüse. Ich habe ihm etwas Besseres mitgebracht. Einen zuckersüßen Kuchen? Seine Zähne werden verfaulen. Die Dorfkinder spielten immer mit ihm. Aber in einem bestimmten Spiel war er immer der Beste. Wow! Wie hast du diesen Baum getroffen? Das ist Mensay für dich. Er trifft alles, egal wie weit es entfernt ist. Naja. Die Wahrheit war, dass Mensay viel Zeit damit verbrachte, Kieselsteine auf weit entfernte Objekte zu werfen. Er konnte mit ihnen sogar Blätter in den Baumkronen hoher Bäume treffen. Eines Tages, als er alleine unter einem großen Banyanbaum saß, fing er an, Kieselsteine auf die Blätter zu werfen. Oh, wow! Das Sonnenlicht, welches durch das Blatt fiel, zauberte ein Bild auf dem Boden. Es sieht aus wie ein Junge, der tanzt. Und so war es auch. Wenn die Blätter sich im Wind bewegten und Sonnenstrahlen hindurchschienen, veränderte sich das wunderschöne Bild auf dem Boden. Als seine Freunde kamen, um ihn zu suchen, waren sie von der Show begeistert. Oh, was ist das? Es ist wunderschön. Lass uns etwas anderes machen. Bald hatte er einen Elefanten auf einem Blatt geschaffen. Und dann ein Elefantenbaby. Wow, es sieht aus wie ein Elefantenbaby, das seiner Mutter folgt. Die Kinder genossen die Show und bemerkten kaum, dass der König und seine Soldaten näher kamen. Aber sie drehten sich um, als sie Geräusche hörten. Oh nein, der König, schnell, lass uns verstecken. Komm schon, Mensay. Die Kinder versteckten sich hinter den Büschen und der König und seine Truppen kamen schon bald zur Ruhe. Aber sobald der Wind wehte und die Blätter sich bewegten, tauchten die Elefanten in der Nähe des Königs auf und beeindruckten ihn. Oh, was ist das? Es sieht aus wie Magie. Es ist wunderschön. Wachen, finden Sie die Person, die diese Kunst kreiert hat. Ach nein, Sie werden uns finden. Rennt, rennt. Wartet auf mich. Aber die Kinder rannten weg und ließen Mensay zurück. Obwohl der König ein guter Mann war, war er für kleine Kinder trotzdem jemand sehr Besonderes und Furchterregendes. Ich habe ja einen Jungen gefunden. Bringen wir ihn zum König. Und so wurde der arme, verängstigte Mensay zitternd zum König gebracht. Bist du es, der diese Bilder gemacht hat? Ja, meine Hoheit. Beweise es. Mach noch eins für uns. Mensay nahm einen Kieselstein, aber gerade dann setzte sich ein Singvogel auf einen Ast. Als Mensay das sah, hatte er eine Idee. Er schnipste mit den Kieselsteinen auf ein Blatt und formte den Körper eines Vogels darauf. Auf einem anderen Blatt den Vogelkopf. Und als sich die Blätter bewegten, sahen alle beeindruckt zu. Fabelhaft! Es sieht so aus, als würde der Vogel das Lied singen. Der König und seine Männer genossen und klatschten zu dem Lied des sonnenbestrahlten Vogels. Mein Junge, du hast ein bemerkenswertes Talent. Ich möchte dich zu meinem Schloss bringen. Du könntest mir bei einer bestimmten Sache behilflich sein. Und so saß Mensay gemeinsam mit dem König in der Kutsche und wurde zum Königspalast gebracht. Mensay war beeindruckt, das Innere des Palastes zu sehen. Hör jetzt genau zu, was ich dir zu sagen habe. Ich werde bald ein Treffen mit meinen Ministern abhalten. Einer davon hört nie auf zu reden. Oh. Ich meine, der Mann macht immer weiter mit seinem bla bla bla. Ich möchte ihm beibringen, wie man anderen zuhört. Also, wie kann ich helfen? Du musst dich hinter den Vorhängen verstecken und bitte Orangenschalen in seinen Mund schießen. Menzi war sehr amüsiert und stimmte dem Plan des Königs zu. Er saß hinter einem Vorhang, dem Minister gegenüber, auf Eriks Seite. Bald begann das Treffen. Oh nein, ich habe den König nicht gefragt, welcher Minister es ist. Na dann, ich habe sie zusammengerufen, um über die Diebstähle im Königreich zu sprechen. Hat dazu irgendjemand irgendetwas zu sagen? Nun, mein Herr, ich habe mich gefragt. Ich dachte, wir sollten vielleicht nur die Opfer fragen. Ich weiß, dass einige von ihnen den Dieb gesehen haben. Das ist erstaunlich. Dann können wir... Aber ich glaube, es wird einige Zeit dauern, den Mann zu finden. Immerhin ist es ein riesiges Königreich und wir haben so nette Leute. Erik, ich denke, er will etwas sagen. Aber wir haben viele Soldaten im Königreich. Es kann nicht so lange dauern, wie ich befürchte. Das ist also der Mann. Nun Zeit für eine Pause, Herr Schwätzer. Er schoss die Schale direkt in Eriks Mund, der ziemlich überrascht war, aber bald blass wurde. Was ist los, Erik? Ist alles in Ordnung? Was ist das für eine furchtbare Sache in meinem Mund? Erik, Sie sitzen vor dem König. Es ist in Ordnung, oder? Was wollten Sie sagen? Nun, Eure Hoheit. Ich habe gesagt, dass die Leute aus diesem... es vielleicht einen Dieb inmitten unseres Volkes gibt. Ich meine, wir können uns niemals zu sicher sein. Ach, Herrje, ich denke, Erik ist diesmal ein bisschen sprachlos. Gott sei Dank. Nun, Eure Hoheit, wenn Sie mich anhören... Das tut mir leid, aber ich wollte nur sagen, dass... warum passiert das? Jedes Mal, wenn ich meinen Mund öffne, fällt etwas Abscheuliches herein. Und so schluckte er diesmal die Schale und beschloss, still zu bleiben. Aus Angst, etwas anderes könnte ihm in den Mund geschossen werden. Nun gut, soll ich jetzt sprechen? Letztendlich, Eure Majestät, was ich sagen wollte, war, dass es in unserem Königreich eine reisende Zirkuskarawane gibt und bei jedem Stopp wird ein nahegelegenes Haus ausgeraubt. Das ist wirklich interessant. Wollen Sie also den nächsten Ort besuchen, an dem sie einen Halt macht? Genau, Eure Majestät. Das ist eine sehr gute Idee von Ihnen. Was denkst du, Erik? Erik war ziemlich beeindruckt von der Idee. Ja? Mach weiter. Nun, ich stimme dem zu, was er gesagt hat. Ausgezeichnet. Es ist wirklich schön, viele verschiedene Meinungen zu hören, nicht wahr? Ja, das ist es. Fortlaufend schoss Menzi, sobald Erik zu viel sprach, eine Schale in seinen Mund. So blieb Erik die ganze Zeit still und hatte keine andere Wahl, als den anderen zuzuhören. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals zuvor Ihre Meinung gehört zu haben. Spreche ich wirklich so viel? Nachdem das Treffen beendet war, kam der König zu Erik. Nun denn, ist Ihnen jetzt klar, dass es wichtig ist, auch anderen die Möglichkeit zu geben, zu sprechen und ihre Meinung zu äußern? Ja, es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Ich werde mich von nun an bemühen, mich zu ändern. Mission erfüllt. Der König war sehr zufrieden mit Mensay und erlaubte ihm, im Palast zu bleiben. Er wurde wohlgenährt und behütet und lebte ein sehr glückliches Leben und stellte sein Talent gerne zur Schau. Und was Erik betrifft, nun, er blieb seinem Wort treu und bemühte sich, auch anderen die Möglichkeit zu geben, zu sprechen, weil es sehr wichtig ist, anderen Meinung zuzuhören. Wir müssen uns immer auch um die Gedanken anderer kümmern und sie wertschätzen.